fällt man über uns her und macht uns merklich das Leben schwer. Nur weil man sagt, was man so denkt, siehst du nicht, dass ein anderer dein Leben lenkt. Eine Rose für mein Deutschland, leg ich traurig auf die Erde. Ich geb alles für dich, mein Deutschland, wenn ich leb und wenn ich sterbe. Der Kohl geht betteln bei seinen Freunden, um seinen Betrug somit auszuräumen. Wer uns verstört, muss sofort vor Gericht, zählt dann das Gesetz bei denen nicht. Linksparteien, ihr zu den Guten gehören, rechts ist radikal und nur die Ordnung stören. Schaut doch mal hinter unsere Fassade, wollt ihr es nicht sehen, oh eigentlich schade. Eine Rose für mein Deutschland, leg ich traurig auf die Erde. Ich geb alles für dich, mein Deutschland, wenn ich leb und wenn ich sterbe. Ich gehör zur NPD, nicht weil man mich bestochen, auch hat mir keiner meinen Willen gebrochen. Denn Deutschland ist doch meine Heimat, mein Land, und mit deiner Träne leg ich die Rose in den Sand. Ich lass doch nicht mein Land eingehen, auch an die linke Adresse, ihr müsst das verstehen. Ich schau doch meinen Sohn nicht hilflos an und sag ihm, mein Schatz, das geht uns nichts an. Heimat, das Wort, für das ich wenig fühle, andere Völker, die ich in meiner Nähe spüre. Wo bleib ich als Deutscher, bin irgendwann allein und werd wie ein Fremder meinem Reiche sein. Gesundheitsreformen für den Deutschen kein Geld, aber der finanziert Völker aus aller Welt. Auch für OPs muss der Deutsche schon zahlen und keiner Krankenkasse bereitet das Qualen. Und legst du erschöpft deine Rose in den Sand, kaum drehst du dich um, hat sie ein neuer Fremder in der Hand. Deshalb schließt euch jetzt zusammen für unsere Heimat, unser Land. Und wenn die Sache erfolgreich war, legt jeder von euch eine rote Rose in den Sand. Eine Rose für mein Deutschland, leg ich traurig auf die Erde. Ich geb alles für dich, mein Deutschland, wenn ich leb und wenn ich sterb. Eine Rose für mein Deutschland, leg ich traurig auf die Erde. Ich geb alles für dich, mein Deutschland, wenn ich leb und wenn ich sterb. Eine Rose für mein Deutschland, leg ich traurig auf die Erde. Ich geb alles für dich, mein Deutschland, wenn ich leb und wenn ich sterb. Eine Rose, eine Rose, eine Rose. Eine Rose.